Ruhe. 3, 2, 1. Hallo Chris. Hallo Ricky. This is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Fünfte Ausgabe MMA Radio steht an. Natürlich kann ich das nicht alleine machen. Ich brauche ihn. Er braucht aber auch mich. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Wie so häufig in Partnerschaften. Hi, Chrissy Moltes-Handinger. Na, Ricky. Alles sonst soweit in Ordnung? Ja. In Rickyhausen? Alles in Butter. Ich habe... GTA 5. Kannst du dich denn losreißen von der Xbox? Ja, ich habe GTA 5 ganz kurz beiseite getan. Ja. Und nehme mir die benötigte Zeit, ja, um erneut eine Ausgabe des mittlerweile schon legendären Podcasts MMA Radio aufzuzeichnen. Okay. Und unseren Homies da draußen so einen kleinen Abriss oder eigentlich heiß zu machen. Heiß machen will ich sie. Das ist es. Ich will sie heiß machen auf UFC 165. Was ist daran jetzt nachfragenswürdig? Ist alles okay. Es ist quasi die Go-Home-Show zur 165, ne? Ja. Es ist ja wirklich sozusagen, es ist die Kick-Off-Show eigentlich fast schon. Ja. Es ist ein neues Zeitalter damit angebrochen mit MMA Radio. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, sind Hörer. Und 114 Likes. Und, ja, genau. Und ein paar Likes, richtig. Ich muss an der Stelle wirklich an euch appellieren, an euch Hörer. Ihr müsst das Ganze natürlich weiterreichen. Ja? Gerade Fans, die ganz frisch in die Materie MMA, ganz speziell natürlich UFC, reingeschnuppert haben. Ihr seid gefragt, ihr müsst das ganze Ding jetzt rumreichen. Ihr müsst sagen, Leute, hört hier mal rein. Wir sind unsere Freunde von früher, Chris und Ricky, quatschen über die UFC. Und zwar sogar unterhaltsam. Es wird erstmal viele verwirren, dass man über die UFC unterhaltsam sprechen kann, aber überzeugt die Leute ganz einfach. Und was natürlich auch wichtig ist, ist ein bisschen erschreckend und auch ungewohnt für uns. Ja. Auf iTunes haben wir bis jetzt noch keine Bewertung. Mhm. Nun sind wir nicht so drauf, dass wir sagen, keine Nachrichten sind gute Nachrichten. Wir sind eigentlich genau das Gegenteil. Ja? Bewerbt uns mit Komplimente. Wir haben damit kein Problem. 5 Sterne, wir nehmen sie. Also, ja, damit bewertet uns auf iTunes, denn nur das hilft uns im Endeffekt weiter. Wir haben nämlich ansonsten relativ verkommene Lebensstränge mittlerweile und fühlen uns richtig scheiße, wenn wir nicht ein bisschen Fame abstauben können über iTunes und wir uns da den Bauch pinseln. Und wenn ihr dann schon beim Bauchpinseln seid, dann ist natürlich Facebook fast schon das Nonplusultra für jeden Schleimer. Geht also auf facebook.com. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil wir sind noch nicht so Mainstream, dass ich da hinten irgendwas mit einer URL euch anbiete. Einfach oben in die Suchleiste MMA Radio eingeben, dann sollte man uns eigentlich schon relativ zügig finden, wenn man 14 Seiten... Der Eintrag von oben ist. Genau, wenn man 14 Seiten circa durchklickt, kann sein, dass es jetzt inzwischen 17 Seiten sind, aber die Arbeit lohnt sich ja auch, die man da investiert, denn man bekommt unglaublich viel Content. Ja, also das muss ich jetzt sagen. Ich vermeide es wirklich, auf MMA Radio, also auf der Facebook-Seite, die Leute mit irgendeinem Schwachsinn vollzuballern. Das liegt daran, ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Also ich habe ja damals letzten Endes Moonsault mit News versorgt. Diese anderen Schwachmaten, die Podcasts, die wir gemacht haben, haben wir im Endeffekt voraufgezeichnet für andere Leute. Das ist vorbei, die Zeit. Wir zeichnen nur noch auf, wir senden nicht mehr live, wir geben keine News mehr raus. Es ist einfach, ja, wir sind sozusagen die NSA unter den Sportpodcasts. Anders kann man es nicht sagen. Aber geht doch da mal hin. Geht doch mal auf Facebook, verdammte Scheiße! Wir haben 95 Abonnenten, Chris. Aber nur 13 Facebook-Likes. Das ist der Wahnsinn. Irgendwas ist hier im Raum Zeitkontinuum durcheinander geraten. Ja. Und es gilt wirklich, das Ganze ein bisschen, zeigt euch doch auch mal von eurer besten Seite. Ihr sitzt da mit euren iPods und iPhones und genießt dieses Spektakel, aber ihr seid wirklich nicht bereit, einen Pfifferling dafür zu geben, ihr Wichser. Ein Jota, gar ein Jota. Aber man muss ja auch den Hörer, man ist ja auch selbst ein bisschen faul, ne? Wenn man mal auf Facebook rumgeht und dann auf die ganzen Seiten surft, da so mal einen Linksklick auf so einen Daumen zu klicken, das ist schon eine unfassbare Anstrengung, die man da ableisten muss. Und ich kann's verstehen, absolut. Nein, ich kann's nicht verstehen. Wir sind ja eine Institution, oder wie das heißt. Gerade heute, wo Marcel Reich-Ranitzky gestorben ist, finde ich, dass wir auf die deutsche Sprache besonders wert legen sollten. Finde ich auch. Wir sind bekannt dafür, dass wir die Wrestling-Welt geändert haben. Ja. Landscape. It's been changed forever. Und ohne uns würde es die WWE bis heute nicht auf YouTube geben. Also, jetzt müsst ihr halt auch mal ein bisschen abliefern. Und das Tolle ist, bei MMA Radio, wir fangen ganz unten an. Mhm. Intellektuell sowie vom Content her. Richtig. Die Lernkurve wird nach oben steigen. Das ist bei, ich weiß, ich sag mal, die meisten fangen ganz unten an, das stimmt schon, aber bei den meisten bleibt es dann auch dabei. Bei uns wird es nach oben gehen, ganz klar. Chris verkörpert den Average UFC-Fan, der sich auf ein UFC-Event freut, sich das Ganze wirklich mit Genuss anschaut und sich dann gerne noch ein bisschen mehr über den Tellerrand informieren lässt. Der stellt die richtigen Fragen. Absolut. Deswegen ist er hier dabei. Ohne Chris würde es diesen Podcast gar nicht geben können. Du bist nur Mittel zum Zweck im Prinzip. Dich stoße ich dann ab, wenn ich alles auf dem Kasten habe, werde ich dann auch mir einen anderen suchen. Dann kommt wieder der Pocho ins Spiel. Obwohl so viele, es gibt glaube ich definitiv mehr Fußballphrasen als MMA-Phrasen. Ich glaube, das kann auch dauern, bis Pocho da die alle auf der Kette hat. Naja, meistens machen wir ja ein Dreivierteljahr. Also bis dahin wird es reichen. Auf jeden Fall, ich verkörpere in dieser Kombo hier den etwas noch ein bisschen interessierteren Fan. Das bedeutet, ich kenne niemanden von anderen Ligen und die meisten aus der UFC kenne ich auch nicht, aber dafür bis zu den Prelims reicht es bei mir noch. Ja. So, und das ist doch toll. Wir sind im Endeffekt auf eurem Niveau. Und jetzt. Du bist der MMA-Purist, absolut. Ja, jetzt liebe Zuhörer, jetzt nehmen wir uns virtuell an den Händen und laufen zusammen durch diese Ausgabe. Ja, auch im Kreis, aber hauptsächlich durch diese Ausgabe. Das musste mal gesagt werden. Finde ich auch. Twitter, @mmaradio.de. Also, wie gesagt, da gibt's keinen Bullshit die ganze Zeit aufs Gemüt, sondern ihr erfahrt da, wann gibt es eine neue Folge und wenn mal irgend so ein UFC-Fighter ein Bild vom Arsch seiner Frau gemacht hat, dann retweete ich das auch. Ja. Gar keine Frage. Und jeden Morgen retweetest du ja auch die Brüste von Sasha Bingham, ne? Das ist meine Realität, die ich jeden Morgen erleben darf. Sasha Binghams Brüste. Mhm. Ist schön. Ein schönes Leben. Chris, ich habe heute irgendwie so ein Gefühl. Du hast so ein Gefühl, das ist grundsätzlich gut, ja? Ich habe so ein Gefühl, Chris. Irgendwie habe ich so ein Gefühl. Dann, was hast du denn für ein Gefühl, Ricky? So ein Gefühl habe ich einfach so ein Gefühl, ja, wie soll man es sagen? Wegen der UFC-Show oder grundsätzlich so ein Gefühl? Grundsätzlich einfach so ein Gefühl habe ich heute, so ein Gefühl einfach. Ich habe auch ein Gefühl zum Pay-Per-View. Ja, können wir gleich noch drauf kommen, aber heute habe ich irgendwie so ein Gefühl so. Heute habe ich so ein Gefühl, ja. Okay, möchtest du das Gefühl? Heute das Gefühl so, als ob ich nicht so direkt zum Punkt komme. Ich weiß gar nicht, ob das auffällt. Nein. Okay, dann geht's ja. Ja, wir können gleich über den Pay-Per-View sprechen, machen ganz kurz vielleicht noch ein paar Hausmeistertätigkeiten. Es hat sich ja einiges zugetragen in den letzten Stunden, Tagen im Business der UFC. Und zwar, gestern habe ich schon angekündigt, bei 4 Ecken, 2 Elfer, für Anthony Pettis steht ein neuer Gegner parat, denn TJ Grant ist immer noch nicht einsatzbereit, hat immer noch zu tun mit der Gehirnerschütterung, die er vor ein paar Monaten, sind glaube ich mittlerweile wirklich schon Monate, erlitten hat. Und für mich persönlich ist das wirklich einer meiner Wunschfights. Und zwar wird Anthony Pettis auf Josh Thompson treffen. Den, Chris, müsstest du auch noch kennen, denn der hat relativ beeindruckend Nate Diaz geschlagen. Und das war bei einer Veranstaltung, da hat dein Amateur-MMA-Fighter Benson Henderson gecheatet, muss man sagen. Weil er hat den Kampf natürlich nicht gewonnen, weil Benson Henderson nie Kämpfe gewinnt. Gegen Gilbert Melendez. Dieser Kampf war das. Kannst du dich daran noch erinnern und an Josh Thompson dementsprechend erinnern? Ich kann mich an Josh Thompson noch erinnern, fand ihn auch relativ exciting. Er wird auch in der Lightweight Division an 5 gerankt. Er wird an 5 gerankt, das ist absolut richtig. Und der gute Mann galt schon so ein bisschen auch als möglicher Kandidat für die erste Titelverteidigung von Anthony Pettis. Aber ja, TJ Grant. Ist auch ein schön geföhnt da ein Stück weit, ne? Ja, ist ein nice guy, absolut. Ist auch ein Urgestein, was das Kämpfen im Oktagon angeht. Er war früher mal Strikeforce Lightweight Champion. Also geile Fehde gehabt gegen Gilbert Melendez, muss man sagen. Also die beiden haben sich's richtig gegeben. Und das wollte ich noch kurz sagen. Also TJ Grant stand eigentlich parat, hätte eigentlich diesen Titelkampf bekommen sollen. Als der dann abspringen musste, haben alle gehofft, dass es nun doch den Aldo-Fight gibt. Gibt's natürlich nicht, weil Aldo eine Pussy ist. Und die UFC hat sich für Josh Thompson entschieden. Das Ganze findet am 14.12. statt. UFC on Fox Nummer 9 heißt es dann. Und das UFC Ganze, on Fox Nummer 9? So sieht's aus. Mhm. Und das Ganze findet in Sacramento statt. Und da sind wir schon gleich beim nächsten Ding. Sacramento. Ja, das ist ja Sacramento, die Heimatstadt. There I go. Wer hat das gesungen? Cindy aus Marzahn. Richtig. Und danach intoniert von Lucy von Big Brother. Was heißt die Daylight, Lucy? Ja, I wanna be. Sind wir an Donchonch Kovkaya? Die Lesbe auf jeden Fall. Hm. Wenn das die mit dem Nachnamen ist, dann ja. Oh, ja. Ich habe heute wieder auf Achse geguckt, Chris. Und hin und weg. Welche Folge bist du jetzt von den 13? 7 oder 8. Ich bin jetzt gerade fertig mit der Frau in der Koje. Es ist unfassbar. Es sind traumatic scenes, die sich da abspielen. Mhm. Und aber auch romantisch. Man möchte Trucker in den 80ern sein. 2000 Mark im Monat, hat der Herr Merstong erzählt. Und dann geht's ab nach Tunesien. Dünnschiss inklusive. Also das ist doch wirklich... Also die Serie muss man gesehen haben. Das ist American Life Style Dream. Ja, nee, es ist American Dream, absolut richtig. Hm? Von München nach Tunis. Super. Zurück zu Sacramento und zu UFC on Fox Nummer 9. Sacramento ist natürlich die Heimatstadt eines meiner Lieblingskämpfer. Und der nennt sich Uriah Faber. Oh, the Californian Kid. So, genau, und das wird so ein bisschen auch die Card der Californian Kids. Denn Team Alpha Male ist da relativ scharf drauf, für eine Menge Eindruck zu sorgen. Es gibt wirklich großartige Kämpfe für UFC on Fox Nummer 9. Der von mir gerade angesprochene Uriah Faber trifft auf Michael McDonald, einen Kampf, der sich nach dem Fox Sports One Debüt ja schon so ein bisschen abgezeichnet hat. Michael McDonald, der diesen großartigen Kampf hatte gegen Pickett und Uriah Faber, der ja auch in letzter Zeit relativ beeindruckend wieder Fahrt aufgenommen hat nach seinem Interimstitelkampf gegen den guten Hillen Barrow, ist jetzt wieder absolut im Soll. Zuletzt Alcantara besiegt, davor Scott Jorgensen und Ivan Menjivar. Alcantara fast schon an der Nase herumgeführt, möchte ich meinen. Ja, absolut. Und das galt ja so ein bisschen als Prüfstein. Also ob Faber nun, weil Alcantara hat man wirklich so gesehen als möglichen, also der hat Champions-Potenzial so ein bisschen. Und da hat sich Faber wirklich von seiner besten Seite gezeigt. Und dieser Kampf macht enorm viel Sinn jetzt, Uriah Faber gegen Michael McDonald. Und man kann wohl davon ausgehen, dass der Gewinner dieses Kampfes dann auch einen Titelkampf bekommt. Der Gewinner wird dann gegen den Gewinner von 165, Hannon Barrow versus Eddie Wineland, wahrscheinlich fighten, oder nicht? Es ist schwierig zu sagen. Das ist noch so ein bisschen die Frage. Denn Dominic Cruz soll ja Anfang des Jahres zurückkehren, der eigentliche Champion. Ja. Hennen Burrell, können wir davon ausgehen, werden wir nachher noch drüber sprechen, dass der wahrscheinlich seinen Titel verteidigt, dann müsste es eigentlich erstmal diesen Kampf geben, Cruz gegen Burrell, um den Bantamweight-Titel. Eigentlich müsste es den geben und dann Faber oder McDonald gegen den dann amtierenden Champion. Was ja ein Problem wäre, weil Faber ja ein Working Horse ist, ne? Der performt ja, möchte ich fast meinen, so oft wie, glaube ich, kein anderer, oder? Man müsste es jetzt mal so nachgucken, aber er hat dieses Jahr, das stimmt auf jeden Fall, schon einige Kämpfe gehabt. Wir können ja einfach mal parallel. Was ich damit sagen will, wenn Uriah Faber jetzt gewinnen sollte, wir spinnen uns jetzt mal einen Number One Contender Fight zusammen. Drei Kämpfe dieses Jahr gehabt. Wenn er den gewinnen würde, Faber, und es dann erst Cruz gegen Burrell geben würde, denke ich mal nicht, dass er so lange aussetzen würde, bis es daraus dann erst den Gewinner gibt. Also ich denke mal, dass es dann von mir aus gegen Wineland dann, wenn er verliert, aber macht keinen Sinn, ne? Nee, das macht keinen Sinn eigentlich. Also vor allem ist ja dann, besteht die Gefahr, dass der Titelkampf so ein bisschen umstritten endet und es vielleicht ein Rematch geben muss. Ja, so. Man weiß es ja nie. Und das ist alles rein von der Zeit her gesehen. Ist damit Cruz denn definitiv fit dann am Ende des Jahres? Das ist noch nicht 100% sicher. Ende des Jahres auf keinen Fall. Eher Frühjahr. So, und das ist auch wirklich dann seine letzte Chance. Wenn er bis dahin nicht fit ist, dann wird er gestrippt, ne? Ja, dann wird der Titel aberkannt werden. Und dann macht natürlich ein Rematch zwischen zum Beispiel Faber oder dann auch McDonald. Beide haben ja schon gegen Hennen Burrell gekämpft und verloren. Es ging bei beiden um den Titel. Ich würde aber sagen, wenn McDonald diesen Kampf gewinnt, dann ist er für mich noch nicht gleich wieder Titelkandidat. Bei Faber würde aber auch sagen, bei Faber, gib ihm dann nochmal einen Kampf. Also, es ist natürlich, es sind für mich auch gerade aktuell die zwei Besten hinter dem Champion, aber Faber hat gegen den verloren und es war nicht irgendwie knapp oder sowas und McDonald hat gegen Burrell auch verloren. Ist schwierig. Ist wirklich ein bisschen schwierig. Eigentlich will man als nächstes, wir gehen davon aus, Burrell gewinnt den Kampf am Samstag, Burrell gegen Cruz sehen und der Gewinner aus Faber McDonald kriegt dann nochmal einen Zwischenkampf oder wie man das nennen soll und danach vielleicht. Es ist auf jeden Fall sehr interessant, die Karte, denn es geht schon wirklich Schlag auf Schlag weiter, denn der nächste absolute Top-Guy wird ebenfalls auf dieser Karte stehen. UFC, ich sag's nochmal, UFC und Fox 9 am 14.12. in Sacramento, großartige Karte. Chad Mendes trifft auf Nick Lance, die Nummer 1 der Featherweight Division. Chad Mendes mit großartigen Performances, seitdem Dwayne Ludwig der Striking Coach von Team Alpha Male ist, trifft also auf Nick Lance. Der hat auch irgendwie jetzt ein paar Mal hintereinander gewonnen, ist auf Platz 8 gerankt. Für Mendes, für mich ganz klar, wahrscheinlich der letzte Kampf, der noch zwischen ihm und Aldo steht, ne? Ja, also würde ich schon sagen. Also wenn er das Ding jetzt gewinnt, dann gibt's für mich nicht zwei Meinungen. Auch wenn Jose Aldo gesagt hat, dass Mendes noch nicht an der Reihe sei. Ich finde, das ist eigentlich mit der Fight, den ich sehen will, aktuell. Bei mir ist es Pettis versus Aldo aktuell. Also das ist für mich der Kampf. Ne, das wird's ja wohl nicht geben, oder nicht? Es ist schwierig, weil Pettis hat auch gesagt, er glaubt nicht, dass die UFC jetzt sich auf dieses Abenteuer einlässt und beide Champions da gegeneinander antreten lässt. Aber er sagt, den Kampf wird es auf jeden Fall geben, sagt Anthony Pettis, weil die Leute wollen ihn sehen. Und immerhin ist ja die UFC dafür bekannt, doch den ein oder anderen Dollar einnehmen zu wollen. Und das macht schon Sinn, die beiden irgendwann aufeinander loszulassen. Aber aktuell, Stand heute, gibt es den Kampf erstmal nicht. Und Aldo gegen Mendes macht viel, viel Sinn. Sollte Mendes gegen Nick Lance gewinnen. Da würde ich sogar eine Mark oder zwei auf Chad Mendes Title Change tippen. Er hat sich auf jeden Fall deutlich weiterentwickelt. Und ich sage immer, wird interessant sein, wo der Kampf stattfindet. Also in Brasilien, das ist für mich, da hast du natürlich immer gleich einen kleinen Vorteil auf deiner Seite. Andersrum, wenn die Jungs, die Brasilianer in die USA müssen, haben die immer irgendwie aus komischen Gründen einen großen Nachteil. Kennt man zum Beispiel im Fußball, wenn englische Mannschaften nach Deutschland kommen, kann man sich manchmal auch nicht erklären. Ist halt einfach so. Weil eigentlich ist der Oktagon der gleiche, aber es scheint doch da manchmal positive und auch negative Ausschläge in den jeweiligen Richtungen zu geben. Aber absolut richtig, den Kampf will man sehen. Aber ich kann noch mal ganz kurz was zu Jose Aldo sagen, der, wie gesagt, in einem Interview gesagt hat, Mendes ist noch nicht an der Reihe. Ja, und er selber ist eigentlich der Meinung, dass jetzt Cub Swanson gegen Ricardo Lamas antreten sollen, um den Nummer 1 Contender, also ja, seinen nächsten Gegner. Man muss dazu sagen, dass Lamas auf Platz 2 gerankt wird und Cub Swanson auf Platz 4. Und er wäre dann damit einverstanden, wenn er dann auf den Sieger dieses Kampfes treffen würde. Finde ich eine Aussage, die ein bisschen fragwürdig ist. Also einfach so die Nummer 1 zu umgehen, ein Typ, der wirklich in diesem Jahr richtig abgeliefert hat, und zu sagen, ja, hier mach mal Lamas gegen Swanson und ja, ich bin dann auch im Frühjahr wieder da und würde dann theoretisch mich opfern, einen der zwei Pappnasen da in Brasilien begrüßen zu dürfen. Das finde ich, der ist mir wahnsinnig unsympathisch dadurch geworden, der Aldo. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die letzten Wochen, nicht so, nee. Nee, die letzten Wochen, ich und Jose Aldo, das wird nichts mehr. Was nicht bedeuten soll, dass er, glaube ich, Pound for Pound nicht gerade der Allerschlechteste ist. Ist schon eine Granate. Super. Ja, aber das ist für mich so ein Benson Henderson-Ding. Wo ich mir immer denke, ja, obwohl, nee, eigentlich ist es kein Benson Henderson-Ding, weil er liefert ja im Oktagon wirklich ab, im Gegensatz zu Benson Henderson. Ja, du rufst mich? Der Drucker ist momentan leider nicht betriebsfähig. Folgenden Deal würde ich dir jetzt vorschlagen. Du nimmst dir von dem Blattstapel da drüben ein Blatt und malst mal ein tolles Haus, eine Sonne, einen Raketenstart und das Innenleben vom iPhone 6C. Das schickt man dann an Apple. Kannst du das bitte machen? Da ist Papier, schau mal da hinten. Direkt unter den 1.000-Euro-Schein. Genau. Sag dir doch mal, sie soll neue Propagandaplakate für die FDP malen. Genau, schreibst du mal dem Weihnachtsmann auf, was du dir von der FDP wünschst. So. Das menschelt wieder. Es menschelt wieder hier in diesem Podcast, absolut. Das unterscheidet uns auch zwischen diesen ganzen anderen beinharten MMA-Podcasts, die einfach nur Fakten abspulen, die einfach nur auf die nackte Matte am liebsten fallen würden. Nein, bei uns in diesem Podcast, da wird noch gelebt. Hier ist der Mensch noch das Wichtige. So sieht aus. Aber du siehst schon, UFC und Fox 9, mit diesen drei Kämpfen, die wir jetzt gerade hier ins Programm gehoben haben, das sieht schon nach Stacked Card aus, würde ich mal behaupten. Mhm. Aber Ende des Jahres wird es griffig. Es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Joe Lauzon. Oh Gott, das hat mich immer kurz. Wie bitte? Das hatte ich jetzt gerade nicht ganz. Joe Lauzon, der ja immer eigentlich für Exciting Fights bekannt ist. Aber man muss auch sagen, wo wir gerade gesagt haben, dass wir der menschliche MMA-Podcast sind, ein unglaublich hässlicher Mensch. Das stimmt. Also da kann man, also der kann nun wirklich nicht leugnen, dass der Mensch vom Affen abstammt. Das ist absolut richtig. Der trifft auf Mac Danzig. Da erwarte ich mir halt wirklich einen excited fight sozusagen, weil ja, also der muss halt auch wieder mal abliefern jetzt, der gute Joe. Hat ja beim Fox Sports One Debüt nicht so gut ausgesehen. Und dann gibt's noch das Debüt von Scott Jurgensen in der Flyweight Division. Der geht nämlich runter, der gute Typ, und trifft auf Ian McCall, Uncle Creepy. Den kennst du ja. Ja, mag ich auch sehr gerne. Der ist mir unsympathisch geworden. Ich habe dir ja von dem Interview erzählt, dass ich mir von ihm angehört habe, als er erzählt hat, dass er mit einem Porsche am Strand rumgefahren ist und seinen Strand ab. Er ist ja ein versnobtes Kid, ne? Ja, irgendwie so, ja. Er ist auch so ein, kennst du diese Penner, die Zeit haben und sich dann irgendwelche DJ-Programme auf ihrem Apple-Gerät irgendwie abspeichern und dann in Discos latschen und jetzt einen auf DJ machen? Ja, das ist ekelhaft. So und dabei, noch auf dem iPhone GTA 5 spielen. Ja, so ein Typ ist er. Er hat jetzt erst gestern ein Foto gepostet, wo er als DJ da auflegt. Mhm. Das ist eine Katastrophe. Also wirklich, Uncle Creepy, verpiss dich, du dumme Sau. Aber der ist auf jeden Fall auch auf der Karte mit dabei. Also UFC und Fox 9, 14. Dezember, speichert euch das schon mal ab. Am 13. Dezember feiere ich ja meinen Geburtstag in Weinheim. Ich hoffe immer noch, dass du da auch kommst, zusammen mit dem Dennis, denn da findet Happy Day Podcast und mein Geburtstag an einem Tag statt. Das ist sozusagen, ist das Rock am Ring und Rock im Park, kann man sagen. Nur an derselben Örtlichkeit. 20 years UFC Celebration und WrestleMania 30 in einem Tag. Das ist wirklich Wahnsinn. Die Tour de France fährt auch nebenbei. Etappe 13. Ich gehe davon aus, dass es da was zum Kiffen gibt, wenn du darauf anspielst, ja. Also es wird ein großartiges Wochenende dann wahrscheinlich für mich werden. Könnte ich mir vorstellen. Ihr habt auch gerade gemerkt, Chris hat einfach überhaupt nicht darauf reagiert, dass ich gesagt habe, dass er und Dennis hoffentlich kommen. Naja. Nee, er reagiert wirklich nicht. Ist kein Fake. Chris, ihr kommt dann da, oder? Sprechen einfach mal direkt drauf an. Ja, Dennis hat es agreed. Kann eigentlich nur ein Verbindungsfehler sein. Gut, wir haben noch weitere Kämpfe, die wir ganz kurz ansprechen müssen. Rafael Nadal wird bei UFC 167, das ist gar nicht mehr so lange hin, am 16. November, das ist die UFC-Veranstaltung, bei der George St. Pierre, oder wie wir sagen, Georg Petermännchenfisch, auf Johnny Hendricks trifft und seinen Titel verteidigen möchte. Und natürlich auf Frank Mir auf Alistair Overeem. Oh, da freue ich mich schon drauf. Also auf jeden Fall trifft der von mir gerade eben genannte Rafael Nadal auf Ed Herman. Finde ich auch einen interessanten Kampf im Middleweight. Muss man an der Stelle also auch noch kurz erwähnen. Und mein, wirklich, also du sagst ja immer, hast du denn keinen Lieblingsfighter? Ja. Sagst ja immer zu mir. Mhm. Und dann sage ich immer, ja, das ist abhängig von Stimmung und ja, man sieht halt einen Kampf und dann macht er einem Spaß und deswegen findet man den gut. Pipapo, es gibt einen, den liebe ich. Den liebe ich. Und sein Name ist Pat Barry. Pat Barry ist für mich... Also das ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingskämpfer. Leider nicht ganz so erfolgreich. Aber er trifft endlich wieder im Oktagon auf einen Gegner. Und zwar auf, und der Name ist schwer auszusprechen, Sau Palaili. Sau Palaili, so heißt der gute Mann. Und das Ganze findet statt bei Ultimate Fight Night 33 am 7.12. in Brisbane in Australien. Mhm. Für Barry wird es interessant, der hat 3 seiner letzten 5 Kämpfe verloren. Zuletzt durfte man das bei UFC 161 bewundern. Da wurde er nach, glaube ich, 12 Sekunden von Sean Jordan ausgenockt. Und ich behaupte einfach mal, der muss abliefern. Der muss abliefern am 7.12., sonst wird's, ich weiß nicht, ob es eng wird direkt, aber... Ja, es wird mit Sicherheit nicht leichter für ihn werden, wenn er diesen Kampf auch verliert, in der UFC zu bleiben. Er ist natürlich eine Legende, immer, Legende in Anführungsstrichen, aber ist halt ein Typ, den man gerne sieht und gerne zuhört. Der weiß halt einfach, wie er mit seinem Mundwerk umzugehen hat. Großartiger Typ. Das Ganze, muss man ganz kurz nochmal sagen, findet zwar am 6.12. statt, ich sage aber immer 7.12., weil es in Australien stattfindet und ich glaube, Moment mal, Australien ist uns doch voraus, oder? Wie ist denn das da? Die sind uns, glaube ich, ja, genau, bei denen ist immer zuerst Silvester. Stimmt. Dann müsste es eigentlich bei uns auch am 6.12. stattfinden, logischerweise. Ja, gut, dann sage ich in Zukunft 6.12., dass wir das hier noch klären konnten. Hast du Pat Barry schon mal gesehen? Nein, noch nie. Aber Josh Barnett hast du schon mal gesehen? Ja. Und Travis Brown? Ja. Und die beiden treffen auch auf einen. Warum ist denn das dein... Ich mag den einfach, der ist, musst einfach mal bei YouTube Pat Barry dir ein paar Videos angucken von ihm. Das ist einfach, der ist Entertainment pur, finde ich jedenfalls. Ich mag den. Finde ihn lustig. Und der hat eine hübsche Frau. Jetzt weißt du, woher der Wind weht. Aha, ich habe ihn hier gerade mal mir ersearched. Ja, er ist natürlich jetzt nicht der Allerschönste, aber ich glaube, Chris, darauf kommt es auch nicht an. Es ist nein, nicht nur absolut das Aussehen. Gerade bei unserem Meta-Podcast. Ja, genau, wo das Herz noch zählt. Mhm. Gerade eben habe ich es kurz angerissen. Josh Barnett wird auf Travis Brown treffen. Darüber haben wir ja zuletzt auch gesprochen. Macht viel Sinn. Josh Barnett hat Frank Mir besiegt, Travis Brown, Alistair Overeem. Und ja, das ist mal eine Standortbestimmung, glaube ich, für den guten Travis Brown. Wenn er Josh Barnett besiegt, dann gehört er definitiv in die Top 5, wenn nicht sogar noch ein bisschen höher, in die Top 3. Allerdings für Josh Barnett ist es auch eine Riesenmöglichkeit. Wenn er Travis Brown besiegt, ist er für mich eigentlich schon ein Kandidat für einen Titelkampf. Ja, auch wenn er auf Platz 6 gerankt ist. Aber interessanter Kampf, freue ich mich drauf, findet statt bei UFC 168. Das ist die Geschichte am 28.12., wo der gute Chris Weidman auf, na, Chris, das Spider Anderson Silva trifft, ganz genau. Und Ronda Rousey auf Misha Tate. Das wird der Hammer am 28.12. Ich sage mal so, wenn es uns bis dahin noch gibt, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir das Ganze live übertragen. Also mit Live-Kommentar. Ist das eine Geht Ansage? Das ist eine Ansage, ja. Ja, du hast ja gestern schon bei 4 Ecken 2 Elfer so ein bisschen angedeutet, dass es einen Relaunch geben könnte von 4 Ecken 2 Elfer. Das Gleiche gilt, auch wenn wir erst 5 Folgen haben, schon für MMA Radio. Und da könnte sich einiges tun in naher Zukunft. Im Hintergrund hat es sich bei dir aber gerade so angehört, als wenn schon das Relaunch gekollapsed ist, irgendwie neue Technik oder so. Nein. Alles mit der Ruhe. Es wird alles funktionieren. Aber es ist natürlich, Chris, du weißt es doch, ich bin kurz vor meinem Umzug. Es geht schon in. Ich weiß, ich dachte, da hat es nämlich nur gerade so geknattert. Ach so, nee, das war ein Knattervogel. Das ist hier Knattervogel. War überraschend. So. Gut, und die letzte News, bevor wir dann mit der Card beginnen, kommt von Ultimate Fighter Folge oder Episode, nee Quatsch, Staffel 18. Da haben wir, ja, ist doch scheißegal, Chris, also du lachst da immer und machst so Faxen die ganze Zeit und ich habe hier einen riesen Zettel vor mir und englische Namen und Kinder, die Ausmalbilder wollen. Weißt du, was das hier für eine Leistung ist, die ich hier gerade, das ist, ich bin letzten Endes bin ich der Wladimir Putin des MMA-Podcastings. Tausendsasser. Ja. Das ist wirklich wahr. Und immer wenn du mich so nervös machst, dann entweicht mir Luft. Mensch, also auf jeden Fall haben wir uns bei der letzten Ausgabe darüber unterhalten, dass die Ratings nicht ganz so zufriedenstellend waren für die UFC. Und wir haben die Ausgabe kaum hochgeladen. Da gab es auch schon die Ratings für die zweite Episode von Ultimate Fighter 18. Misha Tate gegen Ronda Rousey. Das dürfte jeder mitbekommen haben. Und 14% ging es nach oben. 800, sehr schön, zu Recht. Ja, ich habe mir übrigens ein Video angeguckt, als sie rumgeplärt hat. Wie so ein kleines, trotziges Kind. So, der kratzt sich noch die Augen aus. Ja, großartig. Hast du das jetzt endlich abonniert, die Geschichte? Nein. Mann. Wann soll ich denn das auch noch gucken? Das sind in der Woche, sind das, glaube ich, 30 oder 20 oder 40 Minuten. Okay. Das wirst du ja wohl noch hinkriegen. Das ist wahr. 870.000 Leute haben sich das angeguckt. Ja. Das ist die drittmeistgesehene Show in der jungen, noch sehr, sehr jungen Fox Sports One-Geschichte. Oh, das ist aber erfreulich. Ja, vor allen Dingen ordnet das auch mal die anderen Zahlen, über die wir das letzte Mal ja so ein bisschen gerätselt haben und die einfach nur niedrig fanden, ein. Denn die waren ja jetzt auch so im Bereich 700.000 und 600.000. Mhm. Also das zeigt, dass dieser Sender schon auf dem richtigen Weg ist, aber einfach noch nicht so viele Haushalte erreicht hat, glaube ich. Er ist einfach noch nicht so bekannt, dass die da schon irgendwie an die 2-Millionen-Marke oder so kratzen könnten. Also ich gehe mal davon aus, dass keine Ultimate Fighter Ausgabe jemals an der 2-Millionen-Marke kratzen wird. Aber ja, so eine Fight Night, die könnte das, denke ich mal, schon erreichen. So, aber die sind offensichtlich zufrieden. Es ist außerdem die meistgesehene Show seit Senderstart. Das bedeutet, die beiden meistgesehenen Veranstaltungen waren dann wohl die Prelims und die Maincard von Fox Sports One Fight Night. Was war das? 25, 26? Ich weiß es gar nicht mehr. 26, glaube ich, mit Chael Sonnen, ne? Genau, mit Chael Sonnen. Es war 26. Du hast absolut recht. Und das ist der größte Zuwachs. Und das finde ich jetzt ist dann noch mal ein bisschen interessanter als alle anderen Zahlen. Es ist der größte Zuwachs, den es jemals bei einer Ultimate Fighter Season gab, von Folge 1 zu Folge 2. Hat man das jetzt einigermaßen verstanden? Also so viel haben die noch nie dazu gewonnen an Zuschauern, weil eigentlich die erste Folge immer sehr, sehr hochfrequentiert macht wird. Macht ja auch Sinn. Ja. Und das gab es also noch nie zuvor. Und das ist dann aber auch wieder beeindruckend, finde ich. Nö, wahrscheinlich. War ja, was du so gesagt hast, eine großartige Sendung, ne? Und wenn sich das rumspricht, wenn man da auf der Arbeit quatscht, hier, hast du Rousey Tate gesehen? Nö, ach, was ist denn das? Schau mal rein. Und so kommt das dann wahrscheinlich zustande, ne? Wenn es wirklich gut ist, das Produkt. Ja, absolut. Und das ist natürlich ein gutes Zeichen. Und ich glaube, beim letzten Mal schon erzählt, dass einer der jungen Talente, männlicherseits, ja zuerst gesagt hat, er kennt Misha Tate gar nicht. Mhm. Weiß gar nicht, was die von ihm will. Habe ich dann auch davon erzählt, dass er danach gesagt hat, okay, ich finde die ganz heiß, ich fordere ihren Typ mehr raus. Das hast du erzählt. Das habe ich erzählt, okay. Und der Typ hat sich bis heute noch nicht zu Wort gemeldet. Also, kann ich immer die langweiligste News aller Zeiten jetzt kurz sagen? Ja. Um 19.20 Uhr, iOS 7 ist draußen. Mensch, das ist ja wirklich... Ja. Das ist so eine Narkolepsie-News, oder nicht, für dich? Ja, absolut. Hier ist alles... Das Leben steht jetzt still. Ich bin in so einer Art Raumzeit-Vakuum jetzt. Mhm. Bin ich wirklich gefangen. Okay. Dann tut es mir wirklich leid. Ja, das war jetzt natürlich nicht so gut, weil ich jetzt wirklich, alle Geräte laufen hier neben mir. Selbst mein Nokia sucht nach einem neuen iOS 7. Verzweifelt, muss man aber sagen. Aber zurück zu der Geschichte. Und jetzt hat Tim Gorman, hieß der, genau, ich habe die ganze Zeit nach dem Namen gesucht. Tim Gorman war der Typ, der sich da ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt hat. Und jetzt legt er noch nach und sagt, Brian Caraway, also das ist der Freund von Misha Tate, hat Schiss. Der hat einfach Schiss, auf seine Herausforderungen zu antworten. Aber er sagt klipp und klar, ja klar, also ich würde gegen den kämpfen und ein Date sollte schon dabei rausspringen. Finde ich schön, dass jemand da so eine Ansage macht. Und Dana White ist davon auch ganz angetan und hat ihm versprochen, dass er definitiv einen Kampf in der UFC bekommen wird. Der musste ja aufgrund einer schwereren Verletzung leider aufhören. Konnte nicht mehr mitmachen bei Ultimate Fighter 18. Er wird aber weiterhin in der UFC zu sehen sein, zumindest einmal, gehe ich davon aus. So, Chris, noch irgendwelche Fragen oder sollen wir loslegen mit 165? Ich würde fast sagen, starten wir durch mit 165. Mein Erbsenköpfchen. Ja, John Jones gegen Alexander Gustafsson. Schön. Ja, in Toronto, Ontario, ja. Canada. Wow. Das muss man sagen. Kleine Geschichte vorneweg. John Jones hat selbstverständlich sehr viele Interviews gegeben in dieser Woche. Eins fand ich aber ganz erwähnenswert. Und zwar hat er da gesagt, Moment, Chris, ich werde ganz kurz... Ja? Du hast du das Haus gemalt? Oh, ist das toll. Darf ich das mal angucken? Du hast, das ist ja aber ein total schönes Haus. Deinen Namen hast du auch noch geschrieben. Hier hinten? Prima. Willst du noch mal was malen? Dann nimmst du dir jetzt noch mal ein Blatt, oder? Was soll ich jetzt malen? Vielleicht hat ja der Chris einen Wunsch. Ich würde gern ein Bild sehen, wie John Bones Jones Alex Gustafsson im Kamura-Lock hat. Der würde gern zwei Männchen sehen. Kannst du schon Menschen malen? Okay, dann ein Boot. Kannst du schon ein Boot malen? Nein. Ein Flugzeug? Ja. Oder Mama, ein Boot basteln. Nehme ich ein Boot, ein Flugzeug basteln. Ihr bastelt mal ein Flugzeug und der Papa macht weiter schön Podcasts, Mama, ja? Das habe ich dem Papa. Dankeschön. Das ist fast schon eine Konversation, die wir vielleicht in einer halben Stunde fortsetzen könnten. Papier ist da hinten, unter den 1.000-Euro-Scheinen. Da hinten, sag mal, siehst du das Geld vor lauter Bäumen nicht? So, dann machen wir jetzt einfach weiter. Ja? Ja. MMA Radio, da menschelt's einfach. Absolut. Chris, ich muss aber ganz kurz wirklich nochmal auf das Bild eingehen. Ich bin wirklich baff. Meine Tochter hat mir zwei Häuser gemalt. Hm? Eine Sonne und aus den Häusern kommt auch, aus den Schornsteinen kommt auch Rauch raus. Und die Häuser sind richtig toll gemalt. Ich bin gerade wirklich ein bisschen beeindruckt. Was sind das für Häuser? Flachdach-Bungalows oder sind das? Haben die ein Satteldach? Klassische Einfamilienhäuser. Ja. Also quasi das konservative Bild eines Deutschen. Wählt deine Tochter CDU? Nein, da würde sie hinter die Löffel kriegen. Hm. Das ist ganz klar. So, es fällt natürlich jetzt schwer, auf sowas Langweiliges wie die UFC wieder zu sprechen zu kommen. Ja. Nein, Quatsch. Ich war gerade dabei, über John Jones zu sprechen und über eine Aussage, die er getätigt hat. Daniel Cormier, ich weiß, du bist kein großer Fan von ihm. Noch nicht, möchte ich fast schon sagen. Er hat ja bald wieder die Chance, sich zu beweisen. Der kämpft ja eigentlich in der Heavyweight Division. Ja. Aber viele wünschen sich, dass er ein bisschen Gewicht verliert, was eigentlich auch möglich sein sollte, und ins Light Heavyweight wechselt und dann auf John Jones trifft. Und John Jones hat jetzt gesagt, Daniel, also viele sind sich auch sicher, dass das eine richtige Herausforderung werden könnte für John Jones. Ja? Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, weil wenn jemand nicht 100% der Meinung ist, ich will da runter in diese Division, um John Jones den Arsch zu versohlen, ja, dann kann das auch nach hinten losgehen. Aber wir werden... Ja, vielleicht sollte ja Daniel Cormier, DC, wie er sein Nick, glaube ich, ist, ne? Ja. Erstmal in der Heavyweight Division Cain Velasquez den Titel wegnehmen. Das wird es nicht geben, denn die beiden sind Trainingskumpanen. Ach so. Und da gibt es dann auch wieder diese Geschichte mit ich werde nicht auf dich treffen und du haust mir auf. Okay, also solange Velasquez Champion ist, gibt es für Cormier gar kein Goal richtig in der Division oder was? Nee, fängt der Hamster wieder an. Ich werde echt blöde hier in dem Scheißhaus, echt wirklich. Okay, also auf jeden Fall sagt John Jones, Daniel Cormier verdient nicht, dass er gegen John Jones, also gegen ihn antreten darf. Und John Jones sagt auch, er respektiert ihn als Person nicht. Ja, was hat ja auch John Jones gesagt? Hat John Jones gesagt. Das ist aber ungewöhnlich, oder? Ja, wenn er gegen mich kämpfen dürfte, wäre das die Chance seines Lebens. Für mich wäre es nur ein Kampf. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass John Jones arrogant ist und mal einen vom Stapel lässt. Aber man sagt es halt einfach nicht. Ja? Also man sagt halt einfach nicht, ich respektiere ihn als Person nicht. Andererseits ist es natürlich ein Indiz vielleicht dafür. Dana White hat ja neulich mal gesagt, er wurde gefragt, wenn John Jones gewinnt und Daniel Cormier, macht das dann Sinn, dass das der nächste Kampf ist, den wir sehen werden? John Jones gegen Daniel Cormier. Und da hat er gesagt, ja, sehr wahrscheinlich. Und da könnte es natürlich sein, dass es da schon im Hintergrund irgendwie ein Agreement gibt und John Jones schon langsam die Fehde starten möchte. Okay. Könnte sein. Aber er hat sich auch zu Glover Teixeira geäußert. Ich kann sagen, der ist ja jetzt auch eigentlich hot. Ist auch hot, absolut. Und da meinte er, er hat gezeigt, dass er ein Top-Level-Fighter werden könnte. Er ist aber noch nicht so weit und schon gar nicht so weit, dass er mich besiegen könnte. Und er hat genügend Schwachstellen ausgemacht beim Kampf gegen Ryan Bader von Glover Teixeira. Das sind natürlich schon zwei sehr arrogante Aussagen von John Jones. Und jetzt hatte er eigentlich erstmal einen Kampf vor der Brust, der, wenn man so... Unangenehm sagt, ist. Ja, ich meine, das ist halt die Nummer 1 im Light Heavyweight Business der UFC, Alexander Gustafsson. Und was ich nicht so richtig verstehe und was auch im Internet äußerst umstritten ist, ist, dass man die ganze Zeit das so darstellt, als ob da zwei Freaks aufeinandertreffen und immer auf die Größe zu sprechen kommt zwischen, also weil beide sind ja relativ groß, hast du ja mit Sicherheit schon mitbekommen. Ja? Hm? Und es geht eigentlich die ganze Zeit nur darum, dabei Alexander Gustafsson hat richtig gute Skills, ist ein guter Kämpfer. Gutes Ground Game, ne? Ja, also ja, der hat, ich finde, es ist ein sehr, sehr well-rounded. Also bei mir im Tempel, ich bin ja im Shaolin-Tempel, bin ich ja Trainer, und da sagt man, wenn einer overall gut ist, he is well-rounded. Well-rounded, genau. So sagt man es bei mir eigentlich auch, aber ich bin wahnsinnig blöde und hab's nicht so mit ausländischen Begriffen. So. Ja, also auf jeden Fall ist eigentlich ein guter Mann, aber John Jones ist einfach so sehr über den ganzen Jungs da, dass ich nicht glaube, dass Alexander Gustafsson tatsächlich diesen Kampf gewinnen kann. Also ich muss sagen, ich mochte eigentlich John Jones immer relativ gerne, aber nach diesen Äußerungen jetzt finde ich nicht mehr so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin päpstlicher als der Papst. Also doch, das sind ich doch war, die Leute, die du magst. Ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich sowieso bei dem Fight ganz klar für Gustafsson bin, aber ganz klar. Du stehst doch auf die Bad Guys. Ich stehe auf die Bad Guys, absolut, aber ich mag ihn nicht so gerne. Ich stehe absolut auf die Bad Guys, ja. Also ich mag John Jones, muss ich wirklich sagen, sehr, weil er... Spektakulär ist. Ja, nee, er ist ja nicht gar nicht spektakulär. Aber ja, seine Kicks, die finde ich schon immer relativ geil. Er ist halt so unfassbar gut. Er beeindruckt mich einfach. Man darf auch nicht vergessen, wenn er diesen Kampf gewinnt, dann, er ist ja aktuell... Breaking Five-Time Defendants, ne? Ja, und hat damit dann zum 6. Mal seinen Titel verteidigt. Ja. Und damit einmal mehr als Tito Ortiz, bislang der King auf Light Heavyweight. Ja. Das war lange her, aber gut, muss man trotzdem mal erwähnt haben. Also das ist einfach sehr beeindruckend, was der da gerade abzieht, der gute John Jones. Und nicht ohne Grund behaupten die meisten, denen ich jetzt ein bisschen Ahnung in diesem Business zu sprechen würde, dass John Jones auf dem Weg ist, der größte Fighter unserer Generation jetzt zu werden. Unserer doch noch sehr jungen, aber trotzdem sehr emotionalisierten Fangruppe zu sein. Und auch, mein Gott, dieses Scheißvieh, das geht mir so auf die Eier, du dummes Scheißvieh. Also, was hast du nur gerade gemacht? Also, Entschuldigung. So, In anderen Podcasts beschwerst du dich, dass da irgend so ein Dackel im Fernsehen auf einen gemalerten Grünstreifen scheißt. Da hast du einiges durcheinander gebracht, Christen. Aber macht nichts. Ja. Also dein Tipp ist, dass ich halt dieses Unterschicht-TV nicht gucke. Ja, es tut mir auch leid, dass jetzt hier wirklich gerade alles drunter und drüber geht. Das Kind, das ständig malen will. Ich finde es ja super, dass sie malen will. Aber es kann auch sein, weißt du, bei uns in der Familie wurde in den letzten Tagen häufig über Wahlen gesprochen. Und da könnte natürlich sein, dass das Kind jetzt Wahlen und Malen miteinander verwechselt und völlig. Daher kommt ja auch das Sprichwort Wahlen nach Zahlen. Ganz genau. Ja. Und völlig apathisch jetzt immer malen will. Kann natürlich sein. Und das mit diesem Hamster, das ist ja ein altbekanntes Problem für alle, die uns damals schon bei Non-PG gehört haben. Immer wenn aber ich denn das wundert immer, mich, die Dinger leben noch nicht lange. Der schon. Und er kommt immer raus, wenn ich sende. Ständig. Es ist unfassbar. Wenn ich sende und andere Sachen mache, nebenbei, wie zum Beispiel lüften, dann ist der Hamster da. Das ist doch nicht normal. Also, dann sieht man dieses Tier nicht. Man sieht ihn nicht. Lass uns kurz diesen Kampf einordnen. Tippst du jetzt auf Gustafsson oder tippst du schon? Ja, ich tippe auf John Jones. Ja, ich auch. Also absolut. Aber ich würde es auch cool finden, wenn Gustafsson das Ding gewinnt, weil er halt Schwede ist und als Europäer. Ja, ich mag ihn auch. Ich mag Gustafsson sehr. Er ist mir auch sympathisch. Ist ein Schwede. Also wie kann denn ein Schwede unsympathisch sein? Das geht gar nicht. Das geht nicht. Interim Bantamweight Title Fight. Hennen oder Rennen oder Renan Barau. Würden wir eigentlich in Deutschland, wenn der ein Fußballspieler wäre und würde zum FC Bayern wechseln, wie würde Marcel Reif zu ihm sagen? Renan Barau, oder? Renan Barau. Fritz von Ton und Taxis? Der würde sagen, der das ist ein Derwisch. Der Brasilianer, würde er sagen. Ich nenne ihn einfach jetzt Renan Barau, weil man muss ja nicht alles immer so amerikanisieren. Nee, das stimmt. Fights Eddie Wineland. Ja, Eddie Wineland, da muss ich jetzt mal kurz vorpreschen. Der sagt mir jetzt großartig nichts. Er wird an Number 4 gerankt und den habe ich, glaube ich, in Action noch nie gesehen. Renan Barau ist natürlich ein Brett. Ein dickes Brett, was hier gebohrt werden muss. Und dass du den noch nicht gesehen hast. Also er hat jetzt eine ganze Weile nicht gekämpft, ein Jahr. Das muss man sagen, du bist ja erst Mitte 2012 zur UFC gestoßen. Ja. Mitte Ende. So, und da hat er bislang nur am 29.12. einen Kampf gehabt und das auch noch bei den Prelims und deswegen hast du den Typen noch nicht gesehen. Es ist auch für mich, finde ich, ein bisschen überraschend gewesen, dass Eddie Wineland diesen Kampf kriegt. Aber ich find's auch irgendwo okay. Also es ist halt momentan nicht viel anderes da. Klar, du kannst jetzt sagen, da gibt's einen Uriah Faber, gibt's auch einen Michael McDonald, aber die beide hat er ja schon besiegt. Die wurden ja von Renan Barau bereits besiegt. Und dann ist halt eben Eddie Wineland der Nächste. Haben wir überhaupt schon gesagt, dass es da um den Interim Bantamweight Championship geht? Mir war so. Also ich glaube, wir haben es gesagt, ja. Gut. Und wie gesagt, also es macht Sinn. Faber und McDonald wurden von Barau besiegt, deswegen ist Wineland jetzt dran. Alles andere würde wenig Sinn machen, aber ich gebe dir natürlich recht, es ist jetzt nicht so, dass die Leute davon ausgehen, dass Eddie Wineland den guten Hennen Renan oder wie auch immer Barau besiegen kann. Also ich gehe auch nicht davon aus, aber es ist halt die UFC. War übrigens sehr interessant, habe ich auch ein Interview auf YouTube neulich, vorgestern habe ich das angeguckt, mit einem Boxkommentator, der zu der Geschichte gefragt wurde, ob MMA jemals solche großen Fights veranstalten kann, wie es im Boxen halt eben der Fall ist. Dann hat er gemeint. Ja, das natürlich, da muss man aber auch sagen, dass Floyd Money Mayweather eine Erscheinung ist, von A bis Z In-Ring-Skill und der vermarktet sich wie kaum ein anderer. Erstens das und der Punkt, der es trifft für mich war, wenn du halt solche Skills hast wie ein Floyd Mayweather, dann kannst du die gezielt einsetzen und dann kannst du deine Kämpfe so gestalten, wie du sie jetzt gestaltest. Mhm. Der ist ja nicht besonders excited, sondern der hüppelt halt da immer wieder rum und zeigt seine Jabs und ist halt einfach wahnsinnig flink und weiß, wie er sich... Ja, der hat ein outstanding Cardio, glaube ich. Ne? Also der das, und er weiß halt einfach, wie er sich seinen Gegner fernhält. So. Ja. Und bei der UFC ist das Ganze natürlich viel, viel unvorhersagbarer. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, den Gegner zu besiegen, dass eigentlich fast in jedem Kampf auch ein Upset passieren kann. Ja, auch der Gegner eine gute Chance hat, dich zu besiegen, weil es gibt so viele Möglichkeiten, dich zu besiegen. Hat man bei den letzten Alistair Overeem Fights gesehen. Ja, da gibt es natürlich noch ganz andere Beispiele. Das prominenteste dieses Jahr ist wahrscheinlich White Man gegen Silver. Ja, genau. Also deswegen, das ist der Punkt, der es für mich aber dann natürlich auch so unglaublich interessant macht, dass ich nicht sagen kann, also Wineland wird überhaupt keine Chance haben. Nein. Ich gehe davon aus, dass das Barrow das Ding gewinnt, ganz klar. Aber trotzdem gibt es diese Minimalchance für Wineland und es gibt auch die Chance für Gustafsson, hier irgendwie so ein Upset zu landen. Und das ist das Geile wiederum. Wobei ich sagen muss, die ersten beiden Fights finde ich jetzt auch nicht besonders, also die machen mich jetzt nicht so sehr an, muss ich ganz ehrlich sagen, bei UFC 165, weil die mir eigentlich zu einseitig wirken. Erscheinen sehr... Wobei das Main Event ist schon geil. Alle hoffen auf ein Upset, ne? Alle. Ich weiß es gar nicht. Also mir kommt es eher so vor, als ob alle da darauf hoffen, dass Jones gewinnt und Cormier und dass man dann das macht. Also das ist so meine Wahrnehmung. Klar. Das ist ja auch immer eine Bubble-Frage. Was genauso viele Leute finden, die sagen, nimm Jones, also zu Gustafsson, nimm bloß Jones diesen Titel weg. Dieser arrogante Arsch geht uns alle auf den Sack. Das kann ich auch nachvollziehen, ja. Interessanter wird es dann schon, achso, also von den Tipps her, Barrow, sagen wir beide, oder? Barrow, ja. Jetzt wird's interessant. Brandon Sharp trifft auf Matt Mitrione. Matt Mitrione, den mag ich ja. Was ist da eigentlich für eine Feud? Ich habe mir da ein paar Hype-Videos angeguckt. Da ist ja ordentlich Beef, ne? Die waren zusammen bei Ultimate Fighter 10. Ja. 10, genau. Und darauf baut das Ganze so ein bisschen auf. Und es gab, meine Wahrnehmung war, dass die das halt einfach selber so ein bisschen kreiert haben. Also sich da in so eine Zone jetzt reingeredet haben. Mhm. Aber ich habe im Vorfeld davon nichts mitbekommen. Die einzigste interessante Geschichte, die ich dir erzählen kann, ist zu Matt Mitrione. Der kommt nicht von einer Suspendierung jetzt zurück, denn es gibt ja Fallon Fox. Hast du von der oder von dem schon mal gehört? Nein. Das ist ein Typ, der sich zur Frau hat umoperieren lassen und jetzt bei den Damen im MMA-Business für Furore sorgt. Ja? Mhm. Also für Furore, sie betrieben ist. Gibt es da eigentlich schon Überlegungen, andere Gewichtsklassen bei den Damen einzuspielen? Also wir haben ja jetzt nur das Bantamweight und... Klare Aussage, nein, wird es nicht geben. Okay. Zurück zu Matt Mitrione und der, also das war so, wann war das so? Im Frühjahr 2013 ging das so durchs Netz, dass da halt Fallon Fox ist, die in den Indies oder in den Local MMA auf den Local MMA Fighting Cards halt antritt und viele UFC-Fighter haben sich dazu geäußert und haben gesagt, naja, ist schon ein bisschen unfair, wenn da eigentlich ein Mann, also auch wenn sie jetzt umoperiert ist, aber genetisch ist es halt immer noch ein Mann, auf Frauen eindrischt. Und Matt Mitrione hat sich da geäußert und gemeint, dass das ein Freak sei und ein genetischer Freak und soll sich verpissen. Also der hat sich ziemlich despektierlich, dieser Fallon Fox, geäußert. Und da hat Dana White gesagt, ihr könnt jede Meinung haben, ihr dürft sie nur nicht sagen. Deswegen... suspendiert für 3 Monate. Und das ist sein Comeback-Fight. Und ein bisschen schade ist es, dass er suspendiert wurde, denn der hatte seinen letzten Kampf in Schweden gegen weißt du, was mich jetzt wahnsinnig gerade verwundert? Das wurde jetzt noch nicht aktualisiert. Ich dachte gerade, warum steht denn jetzt hier Glover Teixeira gegen Matt Mitrione? Das hat mich gerade wahnsinnig verwundert. Ich wollte ja eigentlich sagen, dass er zuletzt gewonnen hat am 6. April gegen Phil DeVries. Und zwar sehr beeindruckend. Erste Runde, wenige Sekunden, Knockout. Davor hat er 2-mal verloren gegen Roy Nelson und gegen Shai Kongo. Und dieser Kampf gegen Phil DeVries, das war so ein bisschen auch so ein Entscheidungskampf für ihn. Er musste diesen Kampf gewinnen, sonst hätte er wahrscheinlich... das Heimflugticket selber bezahlen müssen. Und er hat das geschafft. Und ich hätte gerne danach schnell wieder einen Kampf von ihm gesehen. um zu schauen, ob er jetzt wirklich dann auch mal eine positive Streak zum Laufen bringen kann. Deswegen der Kampf, auf den freue ich mich. Ist auch ganz, ganz schwer, mich zu entscheiden, für wen ich da sein soll. Hast du einen von beiden denn schon mal gesehen? Brandon Schaub habe ich schon gesehen. Ich habe im Vorfeld zu diesem Podcast mir natürlich von beiden Highlight-Videos angeguckt und muss dann auch schlussendlich sagen, dass ich für Schaub bin. Also Schaub hat halt einen großartigen Kampf gegen LaVar Johnson gezeigt, beziehungsweise, na Quatsch, das erzählt Bullshit, das war ein totaler Katastrophenkampf, so war es. Der hat, ja, da gab es sogar auch Buhrufe und so, aber irgendeinen großartigen Kampf habe ich mal von ihm gesehen. War das gegen Mirko Krokop? Ich weiß es nicht mehr. Also irgendeinen großartigen Kampf habe ich von ihm mal gesehen. Danach hat er auch so ein paar Probleme gehabt zu delivern, sage ich jetzt mal. Aber, tja, sie sind beide gleich schlecht, möchte ich fast schon sagen. Und das macht es dann wieder interessant. Ich tippe, weil ich mag, auf Matt Mitrione. Zum ersten Mal bei uns Split Decision. Split Decision, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt, wo du das angesprochen hast, ist die Card, bis auf die beiden Title Fights, dann doch eher unspektakulär, oder? Philippou? Ich sehe es genau andersrum, Chris. Ja. Ich habe riesen Bock auf die drei anderen Fights von der Main Card. Jones, Gustafsson und Barao gegen Wineland sind für mich Fights, wo ich eigentlich mir relativ sicher bin, wer gewinnt. Und alle drei anderen Fights auf der Main Card sind für mich wirklich spannende Kämpfe, die schwer vorhersagbar sind. Ich wollte gerade sagen, der vierte Fight, der interessiert mich auch, aber nur, weil ich mir im Vorfeld Footage angeguckt habe. Costa Philippou gegen Francis Camon. Mhm. Tja, auch wieder ganz schwer zu sagen, wie dieser Kampf ausgeht. Auch zu beiden Kämpfern, was zu sagen, tue ich mich ein bisschen schwer. Ich habe beide schon gesehen, gar keine Frage. Rein jetzt von dem, was ich jetzt so, vom was mein Gefühl mir sagt, würde ich sagen, Costa Philippou gewinnt das Ding. Ja, aber ist schwierig. Mein 5 Siege in Folge, das ist schon eine Ansage. Es waren natürlich jetzt nicht die mega super Jungs dabei. Gleiches gilt übrigens auch für Francis Carmont. Der hat auch 5 Siege in Folge. Das ist halt ein interessanter Kampf einfach, aber beide haben mich bis jetzt noch nicht überzeugt. Das ist das, was ich rausgenommen habe. Dass beide eigentlich, was ich so gesehen habe, jetzt gar nicht so unglaublich exciting sind, oder? Eigentlich, ja, kann ich dir nur zustimmen. Und es wird jetzt mal Zeit für beide irgendwie so. Mein, was willst du denen vorwerfen? Die gewinnen beide 5 Kämpfe in Folge. Eben drum. Also, du kannst denen nur schwer was vorwerfen, aber es ist halt. Ähnliches Dilemma wie Damien Maia. Aber noch ein bisschen scheiße, noch ein bisschen mehr in Scheiße, weil Damien Maia, da kannst du ja wenigstens die, sag doch mal, Dingsbums-Fraktion dafür gewinnen. Die Wrestling-Fraktion. Ja, dafür gewinnt für diesen Typen. Kann ich verstehen, dass dir dieses Wort nicht mehr so gut in den Kopf fällt. Ja. Das ist völlig ausgeblendet in meinem Leben mittlerweile. Ja, aber die beiden sind wirklich einfach nur langweilig. Also dieses an den Käfig lehnen und klammern und so. Sowas sieht man gerade von Francis Camon häufiger mal. Mhm. Und ich hoffe, dass der Kampf uns überrascht. Also ich habe ein ähnliches Bild immer von Mike Easton gehabt. Da hat er mal so einen Riesenkampf gegen Brad Pickett abgeliefert. Und ich hoffe, dass genau dasselbe hier auch passieren wird. Aber es ist auf jeden Fall interessant, weil ja beide 5 Siege in Folge. Costa Philippou, Platz 7, will sich natürlich auch verbessern im Ranking. Also von daher ist es schon interessant, wie der Kampf ausgehen wird. Das ist auf jeden Fall so, ja, definitiv. Mhm. Wen ich jetzt nehme, ja. Ja, ich nehme Camont. Ja, ich Philippou. Damit haben wir wieder. Next Split Decision. Jetzt ein Bout Petili. Schon gesehen? Ja. Mag ich gerne. Da kann ich dir auch gleich noch was zu dem erzählen. Hm? Wir können uns aber auch erst gemeinsam an seinen gegnerischen Namen. Wollte ich gerade sagen, du merkst, ich bin natürlich unfassbar smart und gehe dem ganz galant aus dem Weg und wollte was sagen. Das K ist stumm. Khabib Nurmagomedov. So heißt der Typ. Boah, unfassbar. Ja. Mm. Yeah. Verstehst du? Das ist einfach. Ja, Petili, sehr interessante Geschichte mit ihm. Ich weiß gar nicht, ob du das damals mitbekommen hast. Der hat einen unfassbar großartigen Kampf gezeigt und zwar gegen Jim Miller. Hat den K.O. geschlagen und Fight of the Night und ich glaube sogar Knockout of the Night. bei UFC 159. Und danach hat man festgestellt, dass Pat Healy vorher einen durchgezogen hat. Und aufgrund dessen wurde ihm der Sieg aberkannt. Das Ganze wurde in No Würden Contest. Das dann bei den Diaz-Brüdern gemacht? Warum wird denen nichts abgezogen? Der Nick Diaz hat auch schon seine Erfahrungen gemacht mit solchen Geschichten. Also auf jeden Fall, Pat Healy leider damit seine Winning-Streak so ein bisschen verloren. Was heißt ein bisschen verloren? Er hat sie verloren. Denn er hat ja davor irgendwie 7 Kämpfe in Folge oder 6 Kämpfe in Folge gewonnen. Dann die Geschichte mit dem Kiffen, die hat ihm so ein bisschen schlecht getan. Jetzt gegen Khabib. Und für Pat Healy, der auf 10 gerankt ist und für mich damit auch unter Wert gerankt ist, also ich sehe den deutlich vielleicht nicht, aber ich sehe den weiter vorne als Platz 10. Ein wichtiger Kampf. Allerdings ist Umagonedov auch ein unheimlich guter Kämpfer und das wird auch ein wahnsinnig interessanter Kampf und für mich auch ein großartiger Fight, um diese ganze Veranstaltung zu eröffnen. Also die Maincard jedenfalls. Das ist wirklich toll. Also das ist ein toller Kampf, auf den freue ich mich unglaublich. Ich hoffe, dass Pat Healy das Ding gewinnt und dann sich auch in den Rankings ein bisschen nach oben verbessern kann. Verdient hätte es. Mhm. Aber ich freue mich. Ist ja meine Lieblingsdivision. Ja, Lightweight. Mhm. Absolut. Also er wird natürlich jetzt vielleicht noch nicht um Titel dann in naher Zukunft antreten können. Obwohl man weiß es nicht. Also das geht ja heutzutage relativ schnell. Wenn du relativ dann schnell, aber definitiv ist, glaube ich, erstmal der Weg über Benson Henderson, auch wenn es sich ein bisschen komisch anhört, zum nächsten Titel, oder? Also Pettis hat... Ja, also... Da tue ich mich wirklich ein bisschen schwer in der Division. Wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, über den Kampf, der ansteht, Josh Thompson gegen Anthony Pettis. Dann hast du noch TJ Grant, der da mitmischt, Gilbert Melendez. Ich denke, definitiv muss jetzt erstmal Benson Henderson herausgefordert werden. Als Ex-Champion. Von wem? Was ich meine? Das ist die Frage. Das ist halt der Weg, über den du gehen musst aktuell. Es ist halt die Frage, von wem? Von Pat Healy, wenn er jetzt gewinnt. Das glaube ich noch nicht, Chris. Ich glaube, Pat Healy, wenn er gewinnt, vielleicht Nate Diaz, vielleicht Rafael dos Anjos, das sind so Kandidaten. Aber ich verstehe natürlich, was du meinst. Benson Henderson ist natürlich eine gewisse Benchmark in der Division, der aber leider aus deiner Sicht in naher Zukunft, solange Pettis diesen Titel hat, wohl keine weitere Titelchance bekommen wird. Also ich glaube nicht, dass er 2014 um den Titel antreten wird. Warum nicht? Warum nicht? Weil er von Pettis zweimal besiegt wurde. Und du willst den Kampf einfach nicht mehr sehen. Solange es noch andere Kandidaten gibt, solange es noch einen Melendez gibt, einen TJ Grant, unter Umständen auch ein Dos Anjos. Und du hast gerade eben Pat Healy gesagt, wenn der jetzt 2014 2-3 Kämpfe gewinnt oder 2 Kämpfe gewinnt, warum nicht zum Ende des Jahres dann doch einen Titelkampf? Es ist in der Division auf jeden Fall Bewegung möglich, sage ich jetzt mal. Ja. Aber Benson Henderson gegen Anthony Pettis, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da einen relativ schnellen Rückkampf schon machen. Mhm. Aber auch da, wenn beide alles wegsquashen, dann ist es unausweichlich. Na, du hast halt dann dieses Faber-Ding. Uriah Faber dominiert eigentlich auch, und nicht nur Uriah Faber, okay, es sind ein paar Leute, die aktuell ihre Division dominieren und doch keinen Titelkampf bekommen. Lustigerweise alles Alpha-Mail-Guys. Joseph Benavides müsste eigentlich gegen Mighty Mouse einen Titelkampf bekommen, der ist aber momentan nicht geplant. Faber würde ich jetzt eigentlich auch sagen, hätte ich mehr Bock, wenn der gegen Barao antritt, ist auch nicht in Sicht. Dann hast du Chad Mendes, der nicht gegen Aldo antreten darf, weil Jose Aldo keinen Bock auf den hat, oder weißt du, Kuckuck. Also das ist halt schon, ja, es ist schwierig. Auch für Condit, überleg dir mal Carlos Condit, der eigentlich eine großartige Performance gezeigt hat bei der 27, oder? Fight Night 27. Aber ich gehe nicht davon aus, dass er auf den Sieger George Petermännchenfisch gegen Johnny Hendricks trifft. Das gibt so ein paar so Jungs, die da einfach leider ihre Chance nicht genutzt haben. Ja, ich glaube auch, dass das Condit, der kommt ja aus 2 Niederlagen jetzt mit einem Victory, der muss, glaube ich, erstmal 2-mal abliefern, bevor er an den Titel denken darf. Ich will Condit gegen McDonald. Gegen Rory McDonald. Dieser Kampf, den will ich. Aber zurück zu Pat Healy gegen Khabib. Ich glaube, er heißt nur Khabib, oder? Khabib. Ha? Man spricht das H aus wie ein Bagger. Khabib. Hm. 20-0 sehe ich gerade. Das ist natürlich impressive, wie wir Fachleute sagen. 20:0, noch keine Niederlage für den Russen. Für den Russen. Der Russe als solches hat noch keine Niederlage hinnehmen müssen. Noch nie wurde eine Russe besiegt. Ja, es ist interessant. Es wird auf jeden Fall, ich glaube, ein großartiger Kampf werden. Und ich hoffe auf Pat Healy, aber ich sage Khabib Nurmagomedov. Was sagst du? Pat Healy natürlich. Oh, schon wieder. Also in diesen drei Kämpfen. Bin Pat Healy Guy. Ja, in diesen drei Kämpfen, Chris, die ich interessant finde, haben wir jeweils eine andere Meinung und das macht sie noch interessanter. Das finde ich schön. Gibt es ja eigentlich auch ein Tippspiel? Nee, ich wüsste nicht, mit wem man das spielen sollte. Gegen mich? Auch wir merken uns das einfach und es kommt ja bei uns nicht darauf an, wer gewinnt, sondern wer den meisten Spaß hat. Und das geht meistens pari pari aus. Ach, guck mal. Es gibt natürlich auch Prelims, da wird es dann natürlich für uns wieder ein bisschen enge. Nichtsdestotrotz, ein bisschen werden wir noch kurz was dazu sagen. Mike's Jury trifft auf Mike Ritchie. Mike Ritchie ist der Typ, der McDonald's-süchtig ist, nach eigener Aussage, und die ganze Zeit da fressen geht und trotzdem es irgendwie schafft, die 155 Pfund zu erreichen. Glückwunsch dahin. Ist das der sich immer ein ganzes Tablett Cheeseburger bestellt? Ich weiß nicht, ob es ein ganzes Tablett ist, aber ich sag einfach ja, weil ich könnte es mir bei dem sehr, sehr gut vorstellen. Also deswegen, ich sag mal ja. Mike's Jury finde ich auch sehr interessant und auch sehr stark. 3 Siege in Folge. Zuletzt gegen Ramzi Nejem gewonnen. Ach, doch. Von Mike Ritchie, da haben wir doch diesen, was war das? Joe Rogan Experience Podcast gehört. Da hat er das erzählt mit den Cheeseburgern. Nee, dann meinen wir einen anderen. Also Mike Ritchie war, glaube ich, noch nicht bei Joe Rogan, wenn ich jetzt, aber ich möchte es jetzt nicht schwören, aber ich hab's nicht bei Joe Rogan gehört. Ich hab's bei irgendwo bei einem Ariel Helwani Interview auf Fox gesehen. Die Geschichte. Okay. Aber was natürlich nicht bedeutet, dass es nicht trotzdem hätte stattfinden können. Ich tippe auf Mike's Jury, ganz klar. Was? Ja. Was? Gegen den Marsianer tippst du? Ja. Das gibt's doch gar nicht. Mike's Jury wird das Ding gewinnen. 12:0. Ich bin für den Marsianer. Okay, ab geht's. Ivan Menjewa. Kannst du dich an den noch erinnern? Nee. Hat einen Kampf gehabt gegen Uriah Faber und wurde submitted von Uriah Faber. Und das sah so aus, dass Uriah Faber ihm auf dem Rücken hing und zugedrückt hat wie ein Ochse. Kannst du dich daran erinnern? Das war auf der Card von Rousey gegen Camouche. Wollte ich gerade sagen, wie Camouche eigentlich gegen Rousey. Ja, genau. Weißt du? Ich nenne ihn ja ganz gerne den Kopfschrauber, den Move. Ja, das ist, so heißt er auch. Das ist, glaube ich, der offizielle Name für diesen Move. Ja, der trifft auf Wilson Rice. Fragt mich was Leichteres, was dieser Typ beruflich macht. Also keine Ahnung. Gibt noch nicht mal ein Bild auf UFC.com von ihm. Ich sehe es auch gerade, ja. Ah, jetzt habe ich einen. Er sieht so aus. Wäre natürlich der Wahnsinn, oder? Jetzt habe ich eins gefunden. Hast du das auch gefunden? Nee, ich stelle mir gerade vor, dass Wilson Rice so aussieht wie auf der UFC-Page. Ich kann dir das Bild einfach nur so eine dunkle Silhouette. Ja, das ist er. Er sieht eigentlich aus wie ein Heavyweight-Fighter. Also wenn er wirklich so aussieht, dann ist er irgendwie nur 1,62 Meter. Okay, das erklärt vieles. Also es ist ein sehr kleiner Typ, der auch hier bei der UFC, der gibt sein Debüt, wenn ich das richtig sehe. Gibt keine Fighting-Stats. Sieht aus wie so ein Mugshot von so einem Mara 18-Gangster, der gerade ausgestiegen ist. Ja, ich glaube, auf dem Rücken hat er auch so eine riesige 18 tätowiert. Für Ivan Menjewa ist es natürlich vielleicht nicht ein richtungsbestimmender Fight, aber na, wieder ein Weg nach oben, ne, nach dem Loss. Ja, er sollte gewinnen, aber es ist natürlich ein Prüfstein, dieser Wilson Rice. Und vielleicht ist das auch die Idee, die UFC dahinter hat. Werf den Jungen ins kalte Wasser. Ivan Menjewa ist ein solider Gegner. Wenn er den besiegt, dann ist es ein Guy, den wir hier öfters sehen wollen. Wenn er das nicht schafft, dann weg mit dem. Vielleicht ist es so, weiß ich natürlich nicht. Könnte aber sein. Für wen bin ich? Da gehe ich mit der Traditional und sag Menjewa. Guck. Ich enthalte mich. Nee, so geht das hier nicht. Was? Das ist eine Flip-Coin-Decision bei mir. Okay, dann flip the coin. Wen hast du gesagt? Menjewa. Nee, ich nehme auch Menjewa. Bin nicht für den Mara 18-Typen. Okay. Machen wir höchstens noch ein Drive-By vorher und dann gibt es noch ein. Nee. Chris Clements trifft auf Stefan Thompson. Also von diesem Chris Clements halte ich jetzt ehrlich gesagt nicht sonderlich viel. Ich kann mich erinnern an den Kampf gegen Matthew Riddle. Den hat er verloren Und danach wurde auch bei Matthew Riddle festgestellt, dass der McGanner einen durchzieht und deswegen wurde dieser Kampf auch No Decision oder ein Draw wahrscheinlich nicht, sondern glaube No Decision oder sowas wurde der dann gewertet. Und da hat er mich nicht, er hat mich nicht überzeugt oder so, aber den Kampf darfst du dann schon mal gewinnen, habe ich mir gedacht, wenn das jetzt hier dein zweiter Kampf in der UFC ist, das hat er aber nicht geschafft. Mhm. Deswegen bin ich jetzt irgendwie auch gar nicht so heiß auf den Kampf, denn dieser Stefan Thompson oder wie auch immer, von dem weiß ich gar nichts. Ich glaube, der heißt ganz einfach nur Stephen Thompson. Stephen Thompson. Ja, das könnte sein. Jetzt fängst du an mit den Namen, Chris. Heute Mittag sage ich noch zu dir, das geht mir jetzt schon auf den Sack, wenn irgend so ein Arschloch im Forum schreibt, die sprechen die Namen falsch aus. Ja. Ich hab dir gesagt, welche Lösung wir da vorschlagen. Wenn da ein so ein dummes Schwein kommt, wir fahren direkt hin. Dann komme ich jetzt, Chris. Also ich tippe auf Clemens, nur weil ich den halt schon mal gesehen habe, aber sagt mir nichts. Mitch, also ich übergehe dich jetzt einfach mal, weil ich denke mal, dir geht's da eh nicht. Mitch, ich hätte jetzt einiges noch zu Thompson sagen können, aber na gut, dann nicht. Kannst du ja dann in deinem anderen Podcast machen. Wie heißt der? Weiß ich nicht, irgendwie MMA Radio News oder so. Gegen Dustin Kimura. Also Dustin Kimura kenne ich irgendwo, ja. Aber das könnte natürlich auch dem Kimura-Lock liegen. Ist die Bausubstanz bei euch morsch oder sowas? Weiß ich auch nicht. Knattervogel wieder mal. Bei mir? Wieso denn eigentlich bei mir? Ich hatte da so ein Knirschen in der Leitung. Weiß nicht, was das sein soll. Also Dustin Kimura 11-0, ja, ich kenne beide nicht, deswegen kein Plan. Aber geiler Name, oder? Kimura? Halt ja, so heißt, ist ja wohl geil. Das ist schön. Ja. Da freue ich mich auf den Kampf, aber ich kenne beide nicht. Wenn er nicht den Kimura wenigstens ansetzt, ey, dann müsst ihr den gleich entlassen. Das schickt man nachher noch als Fax. Als Stipulation an ja, das. Genau, als Stipulation an die UFC, genau. Wann machen die eigentlich Gimmick-Pay-Per-Views, die UFC? Gibt's doch schon. Ist das nicht immer, wenn Jay Sonnen antritt? Das ist doch immer sowas, oder? Wie ein Gimmick-Pay-Per-View. Irgendwie. Jetzt pass auf, jetzt kommt ein Kampf für dich. Und zwar John McAdessy, der auch bekannt ist dafür, dass er auf dem Alexanderplatz das Rote Rathaus und den Fernsehturm gleichzeitig angucken kann. Ach ja, der war doch in der Schwedenkart, ne? Ich glaube, ja. Da hat er auch schon ganz komisch geguckt. Stell dir mal vor, der würde gegen... nee. Das ist unfassbar. Ich weiß gar nicht, wie er die Schläge kommen sieht. Das ist eigentlich Wahnsinn, dass der kämpfen kann. Der sieht vierdimensional. Mit diesem Silberblick, Der sieht nicht nur das was kommt, sondern er kann auch die Zeit damit beeinflussen, indem er vierdimensional sieht. Das ist unfassbar. Das ist der einzigste Mensch, der ein Touchscreen-Handy mit den Augen bedienen kann. Das ist einfach Wahnsinn. Blick aber. Der andere heißt irgendwas mit Forte. Renan Forte, du bist für die Namen zuständig, Chris. René Forte. Ja, so einfach kann es sein. Ja, ich tippe auf McAdessy, weil ich ihn halt kenne und ich auf seinen Blick stehe. Michael Prezeris. Würdest du das auch so aussprechen? Ja. Gegen Jesse Ronson. Ist das nicht der im Big Brother Haus gerade ist? Ich dachte, das wäre der bei Breaking Bad mitmacht. Nee, also auch da... Haben die nicht schon Breaking Bad abgesetzt? Keine Ahnung. Aber ich kenne beide Kämpfer nicht. Dir geht's eh nicht. Dir geht's eh nicht. Machen wir weiter. Mir so Roland Delorme. Delorme? Delorme? Delorme? Wie würdest du sagen? Wo kommt der her? Aus welcher Destination? Der kommt from the mighty, mighty Winnipeg. Aus Winnipeg? Dann, wenn das so ein Landei ist, dann heißt der... Günther. Alex Caceres. Ja, schönen Dank, kenne ich beide nicht. Und jetzt kommt ein Kampf, also rein von der Optik her ist das mein Favorit. Nando. Boah, aber ist das Gulmino. Gulmino. Das ist der Tobi. Das gibt's gleich. Der Tobi mit seinem ersten UFC-Kampf. Ein bisschen schmächtiger als der Tobi, aber das ist er sonst, ne? Das ist der Tobi. Da drüben hat er sich das Bild von Philipp eintätowieren lassen, das der für uns mal gemalt hat. Ja, also Nando Gulmino, sehr beeindruckender Typ, muss man definitiv sagen. Also der tut mir jetzt schon leid. Von den anderen haben wir leider kein Foto. Aber der hat, warte mal, gegen Josh Barnett gekämpft. Wir müssen mal gucken, hat er den besiegt? Habe ich das gerade richtig gesehen? Josh Barnett Nee, hat er verloren gegen den. Das war sein erster Kampf bei Strikeforce. Aha. In der ersten Runde durch Submission verloren. Auch interessant, dass der dann bei der UFC angehört wird. Der trifft auf Daniel Omilanchuk, oder? Ja. Daniel, oh, das ist auch ein sehr heißes Foto. Muss man draufklicken, Chris, auf den Typen. Ist auch, also das könnte der Erschossene sein von der Mara 18 oder 18. gibt sein UFC-Debüt, kommt aus, auch aus Polen. Die Polen, die sind jetzt übernehmen offensichtlich die UFC. Haben sie ja auch gesagt, die UFC, dass sie definitiv ein Event in Polen an den Start bringen werden 2014. Und das halte ich für wahrscheinlicher als Deutschland, wenn ich ehrlich bin. Oder es gibt so eine Berlin-Geschichte. Polen ist ja nicht allzu weit weg von Berlin, dass man dann in Berlin die Polen und die Deutschen vereint sozusagen. Das könnte man auch machen. So, das ist die Card. 165. Zugegebenermaßen, also wenn ich ganz ehrlich bin, auch diese Card leidet noch ein bisschen an der Überdosis vor 2,5 Wochen. Ja, also auch hier hättest du mit Sicherheit den einen oder anderen Kampf noch mit hinschieben können und aus diesen 3 Events irgendwie nur 2 machen. Aber ist, also die Main Card macht mich schon an, muss ich sagen. Ja, und ich absolut. Und ich gucke mir auch die Prelims an, weil wenn ich da die Leute nicht kenne, ja, also erst dann muss man ja hingucken, ne? Finde ich auch. Also das hat dann noch so ein bisschen Excitement natürlich zusätzlich mit dabei. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was die gerade diese ersten 3 Kämpfe der Maincard, was die da abliefern, die Jungs. Aber ich muss schon mal einen Blick in die Zukunft schweifen lassen. Und wenn wirklich 165 ähnlich nicht enttäuschend, sondern ernüchternd sein sollte wie die letzten 3 Events, das Main Event von der nächsten Fight Night, ich glaube, das gucke ich erst gar nicht. Meyer gegen Shields? Puh. Da kannst du es ja wieder so machen, dass du mich vorher fragst, ob du es gucken sollst. Nein, ich guck's mir an. Ja, wobei der Rest der Card gut ist, sehe ich gerade. Silva gegen Kim, Silva gegen Hamill, McDonald gegen Beltran, den kenne ich nicht, Dillashaw gegen Asun. Oh ja. Ja, also Dillashaw mag ich sehr gerne. Mag ich auch. Du wirst mit Sicherheit auch Silva mögen, beide Silvas wirst du mögen. Und Jake Shields könnte auch was für dich sein, Chris. Ist eine Legende, musst du mal gesehen. Bauer habe ich auch schon gesehen. Das wird ein gutes Ding. Glaube ich auch. Schöner Opener, glaube ich, ne? Glaube ich auch. Findet am 9. Oktober statt. Jetzt muss ich mal gleich hier meinen Kalender rausholen. Das bedeutet, Chris, ich würde vorschlagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Ja. Sprechen da über UFC 165. Dann geht's ja schon los mit meinem Umzug. Jau. Aber vielleicht kriegen wir es ja hin, uns am 3. Oktober, das wäre 6 Tage vor der Fight Night, nochmal zusammenzupacken und ein bisschen zu quatschen, sodass wir einfach den Oktober auch noch ein bisschen mit ein paar Folgen bestücken können. So. Da könnte es ein bisschen dünner werden. Es ist schwierig vorherzusagen, wie es alles läuft mit meinem Umzug. Und im Oktober sehe ich gerade, sind 3 Events und vom Zeitabstand auch ganz okay, 9., 6. Ja, auf 166 bin ich extrem heiß. Ja, also wir werden definitiv in der nächsten Ausgabe dazu ein bisschen mehr sagen können. Und die machen wir nächste Woche, Chris. Ja, aber auf 166, da bin ich rattig drauf. Es sind einige Sachen, die geil sind. Das Einzige, was halt immer ist, du hast manche Cards, 67 ist jetzt nicht der Fall, das ist natürlich die 20-Jahre-Card. Ja, 66 auch, großartig. Ich guck mal kurz. Melendez Sanchez, Nelson Cormier, Velasquez dos Santos. Jordan, Dotson gegen so einen Typen ist auch cool. Doch, das stimmt schon, da gebe ich dir recht. Oh, guck mal, da unten rechts, da der Typ von NXT trifft auf Oliveira. Das ist doch hier dieser. Bist du gerade bei 166? Ja. Unten bei dem Online-Prelims, der 2. Kampf von rechts. Das ist doch der Typ, der bei NXT da mitmacht. Jetzt so langsam aber sicher ist der Witz dann vorbei, Chris. Was ist denn dieser Typ von NXT da, der aussieht wie so ein Rockstar? Heath Slater. Ach, Quatsch. Scheiß drauf, lass uns das jetzt... Ich kenne gar keinen von NXT. Wer sieht denn da aus wie ein Rockstar? Na, dieser CM Punk, billig CM Punk-Verschnitt. Ach, weiß ich nicht, wie der heißt. Der sieht doch so ähnlich aus. Finde ich nicht. Okay, da haben wir das auch geklärt. Ich dachte, die Ausgabe ist ein bisschen kürzer als die anderen, aber irgendwie gibt es dann doch immer was zu quatschen. Aber ist doch schön. Ja. Leute, Wie heißt denn der noch? Corey Graves. Corey Graves. Das wollten wir noch aufdecken. Und ich mache jetzt kurz noch den Selbstversuch. Ja. Willst du den Hamster noch? Nee, ich wollte gerade gucken, ob es irgendwelche News noch gibt, die ich jetzt noch nicht hier euch mitgeteilt habe, aber gibt's nicht. Am besten ist Folgendes. Ihr nehmt euer mit iOS 7 bepacktes iPhone zur Hand und tippelt da ein mmaradio.wordpress.com, klickt auf Enter, dann öffnet dieser geistige Erguss von JavaScript mit seinen Animationen und ihr kommt in das Reich, wirklich, das ist the future. Das ist wirklich Internet zum Anfassen. Und dann findet ihr auf der linken Seite Socials. Ja. Da findet ihr zwei Buchstaben in roter Umrahmung. Das eine ist ein T und das andere ist ein F. Und man könnte durcheinander kommen, aber ich mach's euch leicht. Das T steht für Twitter und das F für Facebook. Wenn ihr da draufklickt und dann entweder gefällt mir oder followen drückt, das ist dann abhängig, welche Plattform ihr dann gewählt habt, würde ich vorschlagen, Chris, unter den ersten 100.000 Likes verlosen wir ein T-Shirt. Absolut. Okay. Bei 100.000 Followern verlose ich persönlich von meinem eigenen Fundus noch was. Da freuen wir uns schon. YouTube gibt es übrigens auch. Ich gucke mal auf YouTube, wie viele Hörer da die letzte Ausgabe erreicht hat. 20.000, glaube ich. 20.000. Du hast absolut recht. Es sind 4.700 Menschen, die sich das angeschaut haben. Wahnsinn. Also, es könnte nicht besser sein. Ja. Und für die ganz Verrückten unter euch, für die Crazy People, gibt es natürlich dann noch iTunes. Erkennt ihr an diesen roten Apple? Das Ding nebendran, dieser Mann, das ist nicht irgendwie Werbung für Dolomin oder wie das heißt, die Kopfschmerztablette, sondern das ist der RSS-Feed für geistig Minderbemittelte. Das ist das RSS-Männchen, ist das. Genau, das ist das RSS-Männchen. Und wer damit nichts anfangen kann, ist selber schuld. So. Und alles, was man irgendwie nur mit Bewerten und für MMA Radio in Verbindung setzen kann, gilt es auch auszuführen. Das ist ein Befehl. Und gleichzeitig das Ende der Sendung. Tschüss. Tschüss.